ein Schneemann, den die Kinder da gebaut. Und der liebt das Fräulein Lehmann, hätte sie so gern zur Frau. Er hat labend schwarze Augen, ja, die stehen ihm wirklich gut. Und er hat auch für die Hochzeit längst schon den Zylinderhut. Fräulein Lehmann ahnt das alles nicht, weil er wie ein Wörtchen spricht. Wenn sie kommt, dann schlägt sein Herz bum bum, darum bleibt er immer stumm. An der Ecke stand ein Schneemann, den die Kinder da gebaut. Liebe heißt das Fräulein Lehmann, darum ist er weggetaut. Da dim, da dum, da dim, da dum, da dim, da dum, da dim, da dum. Heißt das Fräulein Lehmann, darum ist er weggetaucht.